des Morgens zwischen drei und vieren, da müssen die Soldaten marschieren. Was ist ein Auf und Ab? Tralali, tralalai, tralalera, mein Schlötzel sieht herab. Ach, Bruder, jetzt bin ich nicht geschlossen. Die Kugel hat mich wieder schwer getroffen. Trag mich thank you. Gottes Wahrheit.